Erste Dina war die Tochter von Lea und Jakob. Eines Tages ging sie aus. Sie wollte die Frauen im Land besuchen. Zweiter Sichem sah sie. Er war der Sohn von Hemor, dem Chef des Landes. Er nahm sie mit Gewalt und schlief mit ihr. Dritter aber er liebte Dina sehr. Er redete freundlich mit dem jungen Mädchen. Vierter Sichem sagte zu seinem Vater Hemor, bitte hol mir dieses Mädchen. Ich will sie heiraten. Fünfter Jakob hörte, was Sichem seiner Tochter Dina angetan hatte. Seine Söhne waren aber bei den Tieren auf dem Feld. Jakob wartete, bis sie nach Hause kamen. Sechster Hemor, der Vater von Sichem, ging zu Jakob. Er wollte mit ihm sprechen. Siebter die Söhne von Jakob kamen vom Feld nach Hause. Sie hörten die Nachricht und wurden sehr wütend. Sichem hatte etwas Schlimmes in Israel getan. So etwas darf man nicht tun. Achter Hemor sprach mit ihnen. Er sagte, mein Sohn Sichem liebt eure Tochter sehr. Bitte gebt sie ihm zur Frau. Neunter werdet unsere Verwandten. Gebt uns eure Töchter und nehmt unsere Töchter. Zehnter bleibt bei uns wohnen. Das Land ist offen für euch. Ihr könnt hier leben und Handel treiben. Elfter Sichem sagte zu Dinas Vater und ihren Brüdern, seid bitte gut zu mir. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Zwölfter verlangt viel Geld oder Geschenke von mir. Ich werde alles bezahlen. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Dreizehnter die Söhne von Jakob antworteten Sichem und Hemor. Sie waren aber nicht ehrlich. Sie waren wütend wegen ihrer Schwester Dina. Vierzehnter sie sagten, wir können das nicht tun. Wir können unsere Schwester keinen Mann geben, der nicht beschnitten ist. Das ist eine Schande für uns. Fünfzehnter wir sagen nur ja, wenn ihr so werdet wie wir. Alle Männer bei euch müssen sich beschneiden lassen. Sechzehnter dann geben wir euch unsere Töchter. Wir nehmen eure Töchter und wohnen bei euch. Dann sind wir ein Volk. Siebzehnter wenn ihr das nicht tut, nehmen wir unsere Schwester und gehen weg. Achtzehnter Hemor und sein Sohn Sichem fanden diesen Vorschlag gut. Neunzehnter der junge Mann wartete nicht lange. Er tat es sofort, weil er Dina liebte. Er war der wichtigste Mann in seiner Familie. Zwanzigster Hemor und Sichem gingen zum Tor der Stadt. Sie sprachen mit den Männern der Stadt. Einundzwanzigster sie sagten, diese Männer sind friedlich. Lasst sie im Land wohnen. Es ist genug Platz für alle da. Wir heiraten ihre Töchter und sie unsere. 22. aber sie haben eine Bedingung. Wir müssen uns alle beschneiden lassen. Nur dann bleiben sie hier und wir werden ein Volk. 23. dann gehören ihre Tiere und ihr Besitz bald uns. Wir sollten tun, was sie wollen. Dann bleiben sie bei uns. 24. alle Männer in der Stadt hörten auf Hemor und Sichem. Jedermann in der Stadt ließ sich beschneiden. 25. am dritten Tag hatten die Männer große Schmerzen. Da nahmen Simeon und Levi ihre Schwerter. Sie waren Dinas Brüder. Sie gingen in die Stadt und töteten alle Männer. 26. sie töteten auch Hemor und Sichem mit dem Schwert. Dann holten sie Dina aus Sichems Haus und gingen weg. 27. die anderen Söhne von Jakob kamen zu den Toten. Sie raubten die Stadt aus. Sie taten das, weil Sichem ihre Schwester schlecht behandelt hatte. 28. sie nahmen die Schafe, Rinder und Esel mit. Sie nahmen alles aus der Stadt und vom Feld. 29. sie nahmen den ganzen Reichtum mit. Sie nahmen auch die Kinder und Frauen gefangen. Sie stahlen alles aus den Häusern. 30. Jakob sagte zu Simeon und Levi, ihr habt mir große Probleme gemacht. Die Menschen im Land hassen mich jetzt. Ich habe nur wenige Männer. Wenn sie zusammen gegen mich kämpfen, sterben wir alle. 31. aber sie antworteten, dürfte er unsere Schwester wie eine Prostituierte behandeln?